Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 15. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer, einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Gott segne dieses Wort. Das Böse vermeiden. In diesem Bibeltext hier, Bibelvers aus dem 1. Thessalonicher Brief, lernen wir, worauf es ankommt, das Böse zu vermeiden. Das Böse vermeiden. Und wichtig ist hier zu verstehen, dass eben Paulus hier uns hilft zu verstehen, dass wir nie Böses mit Bösem vergelten sollen. Ja? Also darauf kommt es an. Denn letztendlich ist es Gott, der Richter ist. Dass wir eben Vergebung üben und anderen vergeben, ob sie nun Glaubensbrüder, Glaubensschwestern sind, Christen oder Nichtchristen. Somit uns vom Bösen abwenden. Denn das Böse führt nur zum Bösen. Ja? Und das behindert auch unsere persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und darauf kommt es eben Paulus an, hier zu verstehen, die Menschen zu der Zeit und auch uns heute zu erinnern, dass wir das Böse vermeiden. Ja? Und das heißt, ja, wir sollen immer versuchen, einander, also anderen Christen und auch allen anderen, also Nicht-Christen, Gutes zu tun. Gott segne dieses Wort. Das ist richtig. Wichtig ist aber, zu verstehen, dass wenn uns Böses angetan wird, dass wir vergeben, ja, das ist wichtig, aber nicht, dass wir das Böse tolerieren. Also das passiert einmal, ja, und wir müssen uns manchmal eben dann auch von Menschen auch abwenden, wenn das beständig ist, die ja auch weiterhin Böses tun. Vergeben ja, aber manchmal müssen wir uns auch abwenden von anderen Menschen, denn wir müssen das Böse vermeiden. Ja? Das heißt nicht, dass wir nicht vergeben, aber es ist sehr wichtig zu verstehen. Und die Natur des Bösen und vor allem, aus Gottes Sicht, wie Gott das Böse sieht und auch Sünde, die Sünde selber, ist im Römerbrief beschrieben. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 32. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 32. Da ist Gottes, die Sünde sieht, ausgedrückt. Und lasst euch nicht in die Irre führen, wenn Leute vielleicht sagen, oh, das ist irgendwie unmodern oder heutzutage gilt das gar nicht mehr. Nein, das gilt genauso heute wie vor 2000 Jahren auch. Das ist Gottes, das ist der Weg, wo Sündhaftigkeit, das Böse und die Sünde nicht nur in Abwege führt, sondern eben auch von Gott wegführt. Und nicht zum Kreuz hin, sondern vom Kreuz weg, von Christus wegführt. Darauf kommt es an. Also Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 32 und auch geht nochmal rein in den Epheserbrief, wo wir lesen die spirituelle Natur, also dass Menschen nicht unsere Feinde sind, sondern der Feind, nämlich der Teufel, unser Feind ist. Ich sage es nochmal, Menschen sind nicht unser Feind, der Feind ist unser Feind und der Feind ist der Teufel, Satan, der die Herzen der Menschen beeinflusst und auch erhärtet, verhärtet. Und da geht rein ins Epheserbrief, Kapitel 6, 10, 6, Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 20. Und da lernen wir mehr, was es bedeutet, wie Gott uns hilft, da das Böse auch zu vermeiden. Und eben auch die Einladung da ist, für andere zu beten, egal wer es ist, das können wir tun, ja, auch wenn wir uns manchmal von Menschen abwenden müssen, können wir immer noch ein Gebet sprechen, dass Jesus Christus auch in die Menschen derer Herzen kommt, die uns Böses getan haben und auch gleichwohl den Menschen vergeben. Und Jesus Christus hilft uns damit auch, ja. Und eben auch, wie wichtig es ist für uns, für andere zu beten, für andere Menschen, besonders andere Christen zu beten. Und da geht mal rein in den Epheserbrief, da steht das alles drin. Kapitel 6, Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10 bis 20. Und das sind so ein paar praktische Hinweise. Und natürlich, dass wir in Gottes Wort uns aufhalten, tagtäglich. Das ist auch ein guter Weg, ein praktischer Weg. Gottes lebendige Wort, Jesus Christus ist das Wort. Er hat uns sein Wort gegeben, die Bibel. Und ist auch ein guter Weg, das Böse zu vermeiden, ja, mit Gottes Hilfe. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir für deine Hilfe, das Böse zu vermeiden, dass du uns hilfst, dass wir uns abwenden vom Bösen, dass wir Leuten vergeben, die uns Böses getan haben, auch uns hilfst. Ja, manchmal müssen wir uns auch abwenden von Menschen, die uns Böses tun, denn das ist nicht dein Wille, dass wir ständig dem Bösen ausgesetzt sind, ja. Und hilf uns also in Vergebung und Liebe, eben auch anderen Menschen, für andere Menschen zu beten, egal wer es ist, dass alle Menschen zu dir kommen, vor allem also Menschen, die noch nicht zu dir gekommen sind, zu unserem Jesus Christus. Und dafür beten wir. Wir danken dir für dein Wort und dass du für uns bist und bei uns bist, egal was. Und wir lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.